Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, des Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben. Erlöset hat mit seinem